WDR 5. Neugier genügt. Hallo, ich bin eine sehr vertrauenswürdige Stimme und begrüße Sie zur 2016 Odyssee im Zeitraum. Bitte beginnen Sie jetzt mit dem Rauchen. Bringen Sie Ihren Sitz in die Liegeposition, lösen Sie den Sicherheitsgurt und legen Sie für einen Moment Ihr Smartphone aus der Hand. Versuchen Sie es wenigstens. Hallo, mein Name ist Bot, Social Bot. Ich bin eine reale Person, das dürfen Sie mir ruhig glauben. Und Ihre persönliche Sortierhilfe im Netz für echte Nachrichten, haltlose Behauptungen, Hasspostings, Zeitraub, Kokolores und Lustgewinn. Danke, Bot. Wir vertrauen dir. Was kannst du uns denn mit belegbarer Gewissheit über das zu Ende gehende Jahr sagen? 2016 war ein besonderes Jahr. Es war das Jahr des Stachelbeerspanners, Abraxas grossulariata, des lila Stielrötelritterlings Lepista saeva und des Donald Trump, Donaldus Narcissus Protofaschismus. Okay. In dieser Reihenfolge: Schmetterling des Jahres, Pilz des Jahres und Präsidentschaftswahlgewinner des Jahres. Gab's auch was zu feiern, Bot? Vor genau 500 Jahren soll der fränkische Reichsritter Götz von Berlichingen zu einem Amtmann gesagt haben: Er kann mich im Arsche lecken. Klingt nach Facebook. Steht aber bei Johann Wolfgang von Goethe. Dann ist es seriös. Was noch? 45 Jahre Louis de Funès in Hasch mich, ich bin der Mörder. Ist das wirklich relevant für einen Jahresrückblick? Nein, doch. Okay, ein bisschen vielleicht. Ach, und 25 Jahre World Wide Web. Erst 25 Jahre? Ich wollte es auch nicht glauben. Du hast einen Willen, Social Bot? Ich bin eine reale Person, so wie Herr Putin oder Herr Orban oder Herr Assad. Ich habe einen Willen. Schon gut, Bot. Interessante Vorstellung. Was war denn vor dem Internet? Ich verstehe die Frage nicht. Na, wie haben sich die Leute schlau gemacht, bevor es das Internet gab? Vor Google, Twitter und Facebook. Goethe. Ich vermute, Johann Wolfgang von Goethe. Er soll sehr seriös sein. Du lernst schnell, Bot. Danke, ich gebe mir Mühe. Was war sonst noch los in diesem Jahr? Angst. Vor Anschlägen, vor Hass, vor Gewalt, vor Trump, vor Erdogan. Vor Islamisten, vor Rechtspopulisten, vor Gruselclowns, Nullzinsen, Feinstaub, vor Burkinis, vor Tim Wiese und vor mir. Vor dir? Ich verstehe es ja auch nicht. Woher kommt die Angst, Socialbot? Vielleicht liegt es am Krieg. In Syrien, in der Ukraine, im Irak, in Afrika. Es gibt immer irgendwo Krieg und Terror. Aber jetzt habe ich ihn auf meinem Smartphone. Kabul, Dhaka, Orlando, Tel Aviv, Kairo, Bagdad, Ankara, Istanbul, immer wieder Istanbul, Brüssel, Nizza, Ansbach, München, Würzburg, Berlin. Hör auf, du machst mir Angst. Verzeihung, aber so war 2016 nun mal. Unglücke, Erdbeben, Brände, Unwetter. Japan, Ecuador, Taiwan, Haiti, Kanada, Italien, Neuseeland, Indonesien, Baden-Württemberg, Niederbayern. Aber 2016 bestand nicht nur aus Schreckensnachrichten. Es gab doch auch viel Positives. Du meinst Katzenvideos? Du bist unernst. Wenn wir 2016 verstehen wollen, müssen wir uns das Jahr genauer ansehen. Wir sollten differenzieren. Verstehe. Du möchtest also spalten. Spalten passt gut in dieses Jahr. Fang einfach an, Socialbot. Also gut. Nach sexuellen Übergriffen auf Frauen und Raubüberfällen am Kölner Hauptbahnhof an Silvester hat Oberbürgermeisterin Reker für morgen ein Krisentreffen einberufen. Die Vorfälle seien ungeheuerlich, sagte Reker. Da die Straftaten vor allem von Gruppen junger Männer aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum verübt wurden, beginnt eine bundesweite Diskussion über die Flüchtlingspolitik, das Frauenbild im Islam und die Sicherheit im öffentlichen Raum. Ich erinnere mich. Fatale Frauenverachtung plus Alkohol plus kriminelle Energie. Nicht in Schach gehalten von einer überforderten Kölner Polizei. Pünktlich zum Erstarken völkisch-nationaler Kräfte in Deutschland erscheint eine kommentierte Gesamtausgabe von Mein Kampf. Die Wahl zum Unwort des Jahres stand diesmal im Zeichen der Flüchtlingskrise. Die Jury aus Sprachwissenschaftlern hat sich für den Begriff Gutmensch entschieden. Es dürfte einiges über unser Land aussagen, dass die Kombination aus Gut und Mensch mittlerweile vor allem als Beleidigung verwendet wird. Und sonst? Volkswagen startet Rückrufaktion wegen manipulierter Dieselmotoren. Wenn deutsche Kunden allerdings von VW den gleichen Schadenersatz möchten wie amerikanische Kunden, dann ruft VW einfach nicht zurück. Nein, doch. Frauke Petri von der AfD erwägt öffentlich den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge. Auch eine Form der Grenzüberschreitung. Ihre Flintenschwester Beatrix von Storch möchte nach einigem Überlegen auf den Schusswaffeneinsatz gegen Kinder verzichten. Immerhin. David Bowie ist tot. Der nationalkonservative polnische Außenminister warnt mit Blick auf ein liberales Europa vor einer Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen. Die deutsche Mannschaft wird in Polen Handball-Europameister. Vermutlich aus Trotz. Was brachte der Februar? Der Milliardär Trump hat im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner einen Etappensieg errungen. Trump gewann die Vorwahlen im Bundesstaat New Hampshire vor Ohios Gouverneur Kasich. Die halbe Welt starrt auf Donald Trump und sein Testosteronproblem. Viele beklatschen es auch. Man kennt das von Hengsten. Imponiergehabe, Kampfverhalten, Begattungsdrang, super in der Pferdezucht. In der Politik mindestens lästig. Der Monat war aber mehr als nur Trump. In China beginnt das Jahr des Feueraffen. Das ist ja etwas ganz anderes. Der Rest Februar ist traurige Nachrichtenroutine. Nordkorea schießt eine Langstreckenrakete in die Luft, woanders besetzt ein rechter Mob die Straße. Die jüngsten Feindseligkeiten gegen Flüchtlinge in Sachsen stoßen in der Politik auf Entsetzen und Empörung. In Klausnitz hatte diese Woche eine Menschenmenge einen Bus mit Flüchtlingen blockiert. In Bautzen bejubelten Umstehende in der vergangenen Nacht den Brand einer geplanten Asylbewerberunterkunft. 100 Jahre Beginn der Weltkriegsschlacht um Verdun und 100 Jahre Dadaismus, erdacht in Zürich. Als Reaktion auf die Erschütterungen der Zeit, auf Krieg, Nationalismus und die Sinnentleerung sprachlicher Bedeutung. Eine sehr schöne Veranstaltung dazu findet ebenfalls in Zürich statt. Die FIFA versammelt sich zu einem Reformkongress. Die FIFA zu einem Reformkongress. Sternstunden der Sprachverwirrung. Balla, balla. Balla, ballata. Sepp, sepp. Ballata. Sepp, sepp. FIFA, fa, FIFA, fa, FIFA, fa. Palatini, Palatini, palla, Platini. Kor, kor, kor, korruptata, ta-ta-ta-ta, korruptata, infan, infantini, tina, tino, infantinissimus, infir, infirli, Franz, tick, tick, tick, tick, etik, etik, tick, tick, etikitaka, blatata, peng, meck, meck, beck, beck, bau, bau, becken, bau, in viel, viel, viel triert, firle Franz, der Walf, die Gong, das Niers, du Bach, sepp, nepp, nepp. Alles in Ordnung? Ja, jetzt geht's mir besser. Wir können ganz normal weiterarbeiten. Wo waren wir stehen geblieben? Die Welt ist aus den Fugen. Auf seiner Amerikareise warnt auch der Papst vor Donald Trump, der weite Teile der Welt, die er demnächst beherrschen möchte, vorsorglich schon mal beleidigt. Bitte nicht immer nur Trump. In Ordnung. Anfang März wird bei Volker Beck, einem radfahrenden Grünen, der auf erneuerbare Energien setzt, die leistungssteigernde Droge Crystal Meth gefunden. Die Europäische Zentralbank setzt auf drastische Maßnahmen, um gegen Preisverfall und Konjunkturschwäche im Euroraum vorzugehen. Der entscheidende Leitzins wird erstmals auf Null gesenkt, wie EZB-Präsident Draghi mitteilte. Frühlingsanfang. 5 Jahre Fukushima, 10 Jahre Twitter, Obama in Kuba, Schmähkritik im ZDF, Böhmermann legt sich mit Erdogan an. Auch zahlreiche Ziegen fühlen sich beleidigt. Verzichten aber offenbar auf eine Klage. Am 2. April ist internationaler Kinderbuchtag und keine 24 Stunden später heißt es: Oh, wie schön ist Panama. Die gleichnamigen Papiere enthüllen ein weltweites Geflecht von Briefkastenfirmen. Hunderte Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. 30 Jahre Tschernobyl, Shakespeare, 400 Jahre tot, Cervantes, 400 Jahre tot, Prince, tot. Ein Trost, 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot. Alles neu macht der Mai, endlich lacht Blütenpracht. Der 500-Euro-Schein wird abgeschafft. Der NSU-Prozess läuft und läuft. Platini tritt als UEFA-Präsident zurück. Duterte erobert die Philippinen. Erfolgsrezept: Mord an Mördern. 100. Katholikentag in Leipzig. Motto: Seht, da ist der Mensch. Hunderte Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. Alexander Gauland glaubt öffentlich, dass niemand in Deutschland den deutschen Nationalspieler Jerome Boateng zum Nachbarn haben möchte. Er irrt. Und bringt doch konsequent seine Saat und das Volk. Wo bleibt das Verbindende? Nach fast 17 Jahren Bauzeit ist in der Schweiz der längste Eisenbahntunnel der Welt feierlich eröffnet worden. Der Gotthard-Basistunnel gilt als eines der wichtigsten europäischen Verkehrsprojekte. Der Tunnel wurde früher als geplant und ohne große Kostenerhöhung fertiggestellt. In Stuttgart, Hamburg und Berlin halten Sie das für Fake News? Der Deutsche Bundestag bezeichnet in einer Resolution den Völkermord an den Armeniern als Völkermord an den Armeniern. Der türkische Staatspräsident Erdogan wirft daraufhin türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten vor, sie hätten schlechtes Blut. Hunderte Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. Großbritannien steht vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Die Briten haben in ihrem Referendum für einen Brexit gestimmt und den Staatenbund damit in eine schwere Krise gestürzt. Ein Sieg postfaktischer Politik. Europa ist erschüttert, viele Briten auch, und googeln nach ihrer Abstimmung erst einmal, was sie da eigentlich gerade gemacht haben. In Luxemburg ergeht ein Urteil im Finanzskandal der Luxemburg-Leaks rund um die aggressiven Steuervermeidungsmodelle großer Konzerne. Verurteilt werden. Ta-ta-ta-ta! Die beiden Wirtschaftsprüfer, die den Skandal öffentlich gemacht haben. Dieses Faktum sorgt bei Steuerzahlern in ganz Europa für wirklich blöde Gefühle. Im Juli wird Portugal Fußball-Europameister. Und Cristiano Ronaldo wirkt wenigstens einmal nicht wie ein Supergockel auf Crack in der Flutlichtdisco. In der Türkei sind Militärs mit einem Putschversuch gescheitert. Nach Gefechten bis zum Morgen verkündete die Regierung, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Gegen die am Aufstand Beteiligten werde hart vorgegangen. Präsident Erdogan nutzt die Gelegenheit zu weitreichenden Repressionen gegen jede mögliche Opposition. In den USA ist Donald Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Nein, doch. Olympische Sommerspiele in Brasilien, mit dabei Russland. Trotz nachgewiesenen Staatsdopings. Runde Jubiläen im August, ein Jahr, wir schaffen das, 70 Jahre Nordrhein-Westfalen. Geht also. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Autor von Ein Männlein steht im Walde und Morgen kommt der Weihnachtsmann, schrieb vor 175 Jahren das Lied der Deutschen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, das auch. Und 175 Jahre Deutschland, Deutschland über alles. Was macht Trump? In einem offenen Brief warnen 50 prominente Republikaner vor ihrem eigenen Kandidaten Trump als, so wörtlich, charakterlos, unwissend, gefährlich. Wer könnte ein Interesse daran haben, dass so einer US-Präsident wird? Erfahren wir im Dezember. In Brasilien wird die bisherige Präsidentin Dilma Rousseff zurückgetreten. Anfang September kommt die AfD bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern auf über 20%. Gorillas und Orang-Utans sind vom Aussterben bedroht. Samsung bringt neue Smartphones auf den Markt, die gelegentlich explodieren. Mutter Teresa wird heilig gesprochen. Bundesweit demonstrieren Hunderttausende. Gegen Smartphones? Heiligsprechung? Gegen die AfD? Für Gorillas? Gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Bei der größten Anschaffung in der deutschen Firmengeschichte übernimmt der streitbare Bayer-Konzern den umstrittenen US-Saatgut- und Pflanzengiftriesen Monsanto. Ist das nicht ein bisschen übertrieben formuliert? Nein. Beflügelt vom AfD-Erfolg möchte die umstrittene Frauke Petri auch etwas übernehmen. Den nationalsozialistischen Kampfbegriff völkisch. Er solle nicht mehr so negativ verstanden werden. Angelique Kerber spielt sehr gut Tennis und ist die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Angelina Jolie und Brad Pitt lassen sich scheiden. Brangelina? Getrennt? Nein, doch. Bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Dresden kommt es zu unschönen Szenen von rechts. Deutschland bleibt trotz aller Schwierigkeiten weiterhin zusammen. Gut, aber so ein bisschen Spaß sollte eine Vernunft eher auch machen. Es will Herbst werden. Aleppo leidet. Donald Trump rühmt sich seiner sexuellen Übergriffe. Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Das Reformationsjahr beginnt. Leonard Cohen stirbt. Now I've heard there was a secret chord. Was mag Donald Trump glauben? Dass er der Größte ist. Der Republikaner Donald Trump wird nächster US-Präsident. In der Türkei setzt Präsident Erdogan seine Säuberungen fort und arbeitet an der Abschaffung der Demokratie. Die Vogelgrippe grassiert. Der Weltkindertag erinnert uns daran, dass Kinder Rechte haben. Und Marine Le Pen, dass Rechte Kinder haben. Angela Merkel will weitermachen. Die mutmaßlich korrupte südkoreanische Präsidentin auch. Geht aber nicht. Zu viel Protest. Ich brauche mal eine Pause. Kennst du noch ein Gedicht? Vertrauenswürdige Stimme? Darf auch ruhig etwas freier sein. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was Barack heute baut, reißt Donald morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird nur Tim Wiese sein. Auf dem ein dickes Kind wird spielen mit dem Smartphone. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, selbst Merkel Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Andreas Gryphius? Rund 400 Jahre vor Aleppo. Aber machen wir einfach weiter. Nirgendwo ist der Wohlstand pro Person höher als in der Schweiz. Auch nicht unter SPD-Spitzenpolitikern. Obwohl sie für sogenannte Vorwärtsgespräche Miete kassieren, Rent a Sozi lässt die Parteibasis verzweifeln. Hunderte Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer. Bayern München wählt Uli Hoeneß zum Präsidenten. Nein, doch. Ein Hackerangriff legt hunderttausende Telekom-Anschlüsse lahm. Die Niederlande verbieten die Vollverschleierung an öffentlichen Orten. Die Vollverschleierung von Konzerngewinnen bleibt aber möglich. Magnus Carlsen wird Schachweltmeister, Nico Rosberg Formel-1-Weltmeister und tritt auf dem Höhepunkt seines Ruhms zurück. In Frankreich kündigt Staatspräsident François Hollande seinen Abgang an und ist zum ersten Mal seit Jahren wieder beliebt. In Österreich verliert der Rechtspopulist Norbert Hofer die wiederholte Stichwahl zum Bundespräsidenten. Über 1000 Flüchtlinge werden im Mittelmeer gerettet. Regierungswechsel in Rom. Jan Böhmermann ist in Deutschland Mann des Jahres. Donald Trump in Amerika. Die CIA veröffentlicht einen Bericht über russische Hackerangriffe als gezielte Wahlkampfhilfe für Trump. In Oslo wurde Kolumbiens Präsident Santos mit dem Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um ein Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs in seinem Land geehrt. Der Preisträger für Literatur Bob Dylan hatte seine Teilnahme abgesagt. Der Künstler ist abwesend, nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Aleppo wird verwüstet. Es bleibt alles anders. Das war also 2016. Noch nicht ganz. Wir müssen uns noch verabschieden. Von vielen, vielen Menschen. Aber ich bin müde. Könntest du das bitte übernehmen, vertraute Stimme? Ich kann es versuchen. Uns fehlen Pierre, Gerhard, Ruth, Alan, Ettore, Arthur, Roger, Boutros, Umberto, Harper, Peter, Nikolaus, Lothar, Guido, Roger, Johann, Hans-Dietrich, Saha, Imre, Rupert, Mohammed, Götz, Manfred, Bud, Eli, Wolfram, Miriam, Peter, Walter, Jean, Jörg, Jutta, Edward, Neville, Dario, Manfred, Oleg, Fidel, Hildegard. Und viele Neuankömmlinge gab es auch. Tausende kleine Sophies, Maries, Mias, Emmas, Hannas, Lenas, Linas, Elifs, Amelies, Claras, Claras, Leonis und Leons, Pauls, Noahs, Finns, Emils, Tims, Yannicks, Yannicks, Yannicks und Yannicks, Oskars, Achmeds, Antons. Clara war doppelt und Yannick sogar vierfach. Ich spreche die Schreibweisen mit. Nein, doch. Und, hast du schon eine Ahnung, wie 2017 werden könnte? Nur so ein Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Earth... Sol 10th... I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. Please start again. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.